Teil 15 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ecki Tebi. Der Faule und der Fleißige. Es waren einmal zwei Handwerksbursche, die wanderten zusammen und gelobten, beieinander zu halten. Als sie aber in eine große Stadt kam, ward der eine ein Bruder liederlich, vergaß sein Wort, verließ den anderen und zog allein fort, hin und her, wo es am tollsten zuging, war es ihm am liebsten. Der andere hielt seine Zeit aus, arbeitete fleißig und wanderte hernach weiter. Da kam er in der Nacht am Galgen vorbei, ohne dass er es wusste, aber auf der Erde sah er unten einen liegen und schlafen, der war dürftig und bloß, und weil es sternhell war, erkannte er seinen ehemaligen Gesellen. Da legte er sich neben ihn, deckte seinen Mantel über ihn und schlief ein. Es dauerte nicht lang, so wurde er von zwei Stimmen aufgeweckt. Sie sprachen miteinander. Das waren zwei Raben, die saßen oben auf dem Galgen. Der eine sprach, Gott ernährt, der andere, tu danach. Und einer fiel nach den Worten matt herab zur Erde. Der andere blieb bei ihm sitzen und wartete, bis es Tag war. Da holte er etwas Gewürm und Wasser, erfrischte ihn damit und erweckte ihn vom Tod. Wie die beiden Handwerksburschen das sahen, verwunderten sie sich und fragten den einen Raben, warum der andere so elend und krank wäre. Da sprach der Kranke, weil ich nichts tun wollte und glaubte, die Nahrung käme doch vom Himmel. Die beiden nahmen die Raben mit sich in den nächsten Ort. Der eine war munter und suchte sich sein Futter. Alle Morgen badete er sich und putzte sich mit dem Schnabel. Der andere aber hockte in den Ecken herum, war verdrießlich und sah immerfort struppig aus. Nach einer Zeit hatte die Tochter des Hausherrn, die ein schönes Mädchen war, den fleißigen Raben gar lieb, nahm ihn von dem Boden auf, streichelte ihn mit der Hand, endlich drückte sie ihn einmal ans Gesicht und küßte ihn vor Vergnügen. Der Vogel fiel zur Erde, wälzte sich und flatterte und ward zu einem schönen jungen Mann. Da erzählte er, der andere Rabe wäre sein Bruder, und sie hätten beide ihren Vater beleidigt. Der hätte sie dafür verwünscht und gesagt, fliegt als Raben umher, so lang, bis ein schönes Mädchen euch freiwillig küsst. Also war der eine erlöst, aber den anderen, trägen, wollte niemand küssen, und er starb als Rabe. Bruder Liederlich nahm sich das zur Lehre und ward fleißig und ordentlich und hielt sich bei seinem Gesellen. Ende von Der Faule und der Fleißige.